Ich lese uns heute die Vers 17 bis 22 aus Apostelgeschichte 9 unter dem Thema Christus, Gottes Sohn. Diese Erfahrung muss man ja erstmal machen, dass Christus Gottes Sohn ist. Viele glauben an Christus oder an Jesus, aber nicht an den Sohn Gottes, nicht, dass er Gott ist. Aber der lebendige Gott hilft dazu, bei denen, die ihn aufrichtig suchen, diese Wahrheit kennenzulernen, dass er selber in Christus auf dieser Erde war, um uns mit sich, mit ihm zu versöhnen. Ich lese ab Vers 17. Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn, auf Saulus, und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, der dir erschienen ist auf dem Wege, da du herkamst, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und alsobald fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er ward wieder sehend und stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus aber war eine Zeit lang bei den Jüngern zu Damaskus. Und alsbald predigte er Christum in den Schulen, dass derselbe Gottes Sohn ist. Sie entsetzten sich aber alle, die es hörten, und sprachen: Ist das nicht der zu Jerusalem verstörte alle, die diesen Namen anrufen und darum hergekommen ist, dass er sie gebunden führe zu den hohen Priestern? Saulus aber ward immer kräftiger und trieb die Juden in die Enge, die zu Damaskus wohnten, und bewährte es, dass dieser ist der Christus. Wir erinnern uns ja an diese Frage des hohen Priesters, die er an Jesus stellte bei dem Verhör, bevor Jesus gekreuzigt wurde. Sage uns, bist du der Sohn Gottes? Bist du der Messias? Bist du der, der von Gott hier auf Erden für uns bevollmächtigt ist, uns zu erlösen? Das war eine wichtige Frage. Sie sahen Jesus als den Menschensohn. Und auch der Apostel Paulus gehörte zu denen, zur Zeit, als er noch Saulus war, der Jesus nur als Menschensohn sah. Und das geht ja bis zum heutigen Tag so, auch in vielen religiösen Kreisen, wird Jesus nur als der Humanist, der Menschensohn betrachtet, der etwas Gutes gesagt hat, was man tun sollte, um ein gutes Miteinander zu haben. Ein Einssein unter den Menschen. Aber Gott sucht nicht das Einssein unter den Menschen, sondern das Einssein in ihm. Das ist was anderes. Einig sein nur menschlicher Art, das bringt kein Leben. Aber eins sein in Gott, das ist das wahre Leben. Und diese Erkenntnis hatten viele nicht, aus welchen Gründen auch immer. Die einen durften es nicht erkennen, weil Gott gesagt hat, für dich ist das noch gar nicht dran. Du musst jetzt erstmal eine Weile noch blind bleiben dafür. Andere wollten es nicht erkennen. So wie es Jesus sagt, ihr wollt gar nicht zu mir kommen. Ihr wollt mich bloß als Menschensohn sehen, nicht als Gottes Sohn. Und andere suchten ernstlich die wirkliche wahre Verbindung zu Gott. Zu denen gehörte auch Saulus. Er suchte wirklich die Verbindung mit Gott. Er tat alles, um diesem seinem Gott zu gefallen. Er wollte nicht gegen Gott kämpfen, keineswegs. Er wollte ganz nahe bei seinem Schöpfer sein. Er wollte alles tun, was Gott gefällt. Und hier sah Gott das Herz an. Und darum ließ er ihn anlaufen vor Damaskus, ließ ihn niederfallen, ließ ihn erblinden und brachte ihn in die Stille, damit er in den 3 Tagen der Blindheit ganz neue Orientierung empfängt. Und da machte ja Gott den Ananias mobil, um nach 3 Tagen diesen Ananias zu Saulus zu schicken und ihm die frohe Botschaft zu sagen, du sollst jetzt sehend sein und du bist ein Werkzeug in der Hand deines Gottes. Jesus Christus ist Gott, er ist der Sohn Gottes. Und wir lasen ja, dass Saulus sofort davon anfing zu reden. Er kehrte nicht zurück zu seiner früheren Erkenntnis, sondern er blieb in dem, was ihm geoffenbart worden ist. Ananias, dessen griechischer Name entlehnt ist ja dem hebräischen Name Hanania, bedeutet ja, Jahwe ist gnädig. Und das dürfen wir nie aus dem Auge verlieren, dieses Bewusstsein, dass Gott gnädig ist. Er ist gnädig mit allen Menschen, wenn sie ihn suchen. Er verdammt und verurteilt niemand, der aufrichtigen Herzens zu ihm kommt. Jahwe ist gnädig. Somit wurde diese Botschaft, Jahwe ist gnädig, in dem Ananias quasi, dem Saulus entgegengebracht. Er sollte merken, Gott hat ihn nicht verdammt, verurteilt, weil er nun vor Damaskus niederfallen musste, erblinden musste. Es war kein Gerichtsurteil zur Verdammnis, sondern es war eine Wegführung, um diese Gnade Gottes in Jesus kennenzulernen. Niemand soll unwissend sein über den Schöpfer und über seine Gnade in Christus, die Gnade der Vergebung. Schon in Römer 1, Vers 20 lesen wir ja, das, was man von Gott weiß, ist zunächst dem Menschen, dem ganz allgemeinen Menschen offenbar, an der Schöpfung. Sie können erkennen, dass ein Gott ist. Und wenn Sie diesen Gott annehmen, dann wird auch Gott Sie weiterführen zu sich in Christus, zu der Erlösung, die Sie empfangen sollen. So, dass niemand eine Entschuldigung haben kann. Also Gott selbst in seiner Gnade sorgt dafür, dass kein Mensch verloren gehen muss. Wer verloren geht, ist selber schuld. Er kann die Schuld nicht Gott zuweisen. Wer den Frieden Gottes nicht empfängt, ist selber schuld, weil er sich nicht diesem Gott, von dem er weiß, dass er da ist, anvertraut. Und weil später Paulus, dieser Saulus, der zum Paulus wurde, auch bezeugt hat, wie sein Zustand aussah, hat sich Gott über ihn erbarmt. Denn an Timotheus schrieb er, 1. Timotheus 1, 13, ich habe das, was ich getan habe, in Unwissenheit getan. Ich wollte nicht gegen Gott kämpfen. In Unwissenheit. Und darum kam ihm Gott entgegen. So wie auch uns Gott entgegenkommt, wenn wir in Unwissenheit Wege gehen, die ihm nicht gefallen. Manchmal hängt das dann mit Stolpern, Hinfallen zusammen. Manchmal hängt es vielleicht mit Krankheit zusammen. Mit irgendwelchen Unannehmlichkeiten, die wir erleben, damit wir weitergeführt werden können. Gott will uns nicht zerscheitern, aber er will uns segnen, damit wir von den Wegen, die wir unwissend falsch gehen, abgelenkt werden, weggerückt werden zu dem guten Weg. Im Gegensatz ja zu denen, die sich der ganzen Wahrheit widersetzen, sie bleiben im Irrtum, sie bleiben auf dem verkehrten Weg, sie bleiben außerhalb der Gnade, sie müssen sogar, und das ist natürlich eine große Tragik, sie müssen sogar noch mehr falsche Wege gehen, als den, den sie bereits gehen. Das steht zum Beispiel in 2. Thessalonicher 2, Vers 10. Von denen, die die Liebe zur Wahrhaftigkeit nicht angenommen haben. Sie müssen glauben der Lüge. Sie haben gar keine Kraft, das zu unterscheiden. Ja, bei denen ist das Gerichtsurteil schon augenscheinlich. Sie buddeln sich immer tiefer in verkehrte Wege hinein, weil sie sich diesem lebendigen Gott nicht anvertrauen und seiner Führung, weil sie nicht darauf hoffen und nicht bitten, entscheide du in meinem Leben, was richtig ist und was falsch ist. Ich will es nicht selber entscheiden, sondern sie sagen, Ich weiß schon Bescheid. Das sehen wir heute an den Humanisten, auch den christlichen Humanisten. Die wissen alles Bescheid. Die wollen gar keinen Rat von Gott und müssen dabei immer mehr Falsches tun. Immer mehr etwas, was von Gott entfernt und nicht hinführt. Sie werden solche, so wie Paulus später dann schrieb an Timotheus im 2. Timotheus 3, Vers 13, sie werden solche, die verführen und selber verführt werden und andere verführen. Durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, aber sie lassen auch nicht die Unwissenheit verkehren in Wissenheit, in das, was Gott über ihrem Leben sagen will. Aber wer ehrlich Gott sucht, so steht es bereits im Alten Testament und Jesus Christus sagt es in Matthäus 7, Vers 8, wer es sucht, der wird finden. Gott spricht, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem lasse ich mich auch finden. Mit anderen Worten, der himmlische Vater hat Saul gesehen, hat gesehen, dass er eigentlich Gott von ganzem Herzen suchte. Er wollte alles richtig machen. Und darum hat er ihm geholfen, auf den guten Weg zu kommen und aus ihm ein Werkzeug seiner Gnade zu machen. Wir leben ja heute am Vorabend des Yom Kippur, der ausgiebig bedacht wird in Israel, unter den Nationen, wo jüdische Gemeinden sind, der höchste Feiertag für sie, Yom Kippur. Die Feinde wissen das im Übrigen auch und deswegen nutzen sie manchmal die Gelegenheit, gerade an diesem Feiertag das Volk zu überfallen. Das haben sie 1973 getan, allerdings nicht mit dem Erfolg, den sie sich erhofft haben. Was will ich sagen? Saulus hat auch Yom Kippur gefeiert. Er wusste ganz genau, was dort geschah. Er wusste ganz genau, da geht es um zwei Ziegenböcke. Der eine wird geopfert, um Versöhnung mit Gott zu geben. Auf den anderen wird die Schuld gelegt des Volkes und er wird in die Wüste geschickt, da, wo die bösen Geister sind und muss elendlich zugrunde gehen. Die Schuld soll abgewälzt sein von dem Leben. Er wusste um diese Dinge, aber den Inhalt, den prophetischen Inhalt konnte er noch nicht erkennen. Was zum Beispiel Jesaja 53 aussagt, dass eben Christus kommen wird als dieses Opferlamm. Denn der hohe Priester, der diese beiden Ziegenböcke behandeln sollte, ist ja ein Bild für den allerhöchsten hohen Priester Christus, der alles bewerkstelligt, der sich selbst darreicht zur Versöhnung mit Gott und der selber die Sünde wegweist von unserem Herzen. Das ist der hohe Priester. Und das sollte nun Paulus, der dann Paulus wurde, erkennen. Er sollte der Kleine werden, der sich demütigt unter die Hand Gottes und dadurch Erkenntnis der Wahrheit empfängt. Er sollte verstehen, dass dieser Gott in Christus erschienen ist. Wenn wir ein Augenmerk auf das Verhalten des Ananias werfen, merken wir ja, dass wir als Kinder Gottes oftmals viele Bedenken haben. Ananias, als er den Auftrag bekam, hinzugehen zu diesem Saul und ihm zu sagen, dass Gott ihm gnädig ist, hatte er viele Bedenken. Er setzte zunächst auf sein Erfahrungswert und sagt, das ist doch der, der mich und alle verfolgt hat. Und zu dem soll ich jetzt hingehen und sagen, dass er wieder sehend sein soll und dass er Gnade empfangen soll? Es ist ein Bild auch für uns, die wir ja sehr gern nach dem Fleisch auch ablehnende Gedanken dem Nächsten gegenüber haben. Das geht sehr schnell. Wir brauchen bloß einen Satz zu hören, der uns nicht gefällt. Schon kommt eine Antipathie in uns auf. Und wir sind dann auch gar nicht bereit, in dem Moment dem Nächsten was Gutes zu tun. sondern wir ärgern uns über ihn und wünschten eigentlich, dass er verschwindet aus unserer Umgebung, dass wir nicht mehr konfrontiert werden mit ihm. Ananias hatte viele Bedenken, aber eines können wir daraus lernen, dass wenn Gott einen Weg aufzeigt, den wir gehen sollen, dieser Weg immer der richtige ist. Da brauchen unsere Bedenken nicht dagegen zu stehen. Ja, aber. Denn schon am Anfang des Aufbruchs der Gemeinde Jesu fragten ja die Jünger, wirst du zu dieser Zeit, wenn Pfingsten ist, das Reich Gottes aufrichten? Und da sagt der Herr, das gebührt euch gar nicht zu wissen. Macht euch da keine Gedanken, sondern ihr sollt meine Zeugen sein. Das ist wichtig. Und was sonst geschieht, das überlasst mir. Macht einfach, was ich euch sage. Und Ananias musste das auch lernen. Er musste lernen, einfach auf das Wort Gottes hin zu handeln. Nicht für sich eine Auslegung zu suchen. Das machen wir ja auch ganz gern. Man kann ja auch die Bibel so als Orakel benutzen, ne? Dann schlägt man so auf, blind, die erste Stelle, die man so trifft, die ist dann für mich da. Ach, die gefällt mir, die schlage ich nochmal auf und die nächste nehme ich dann für mich. Ja, da sucht man sich dann so raus, was einem gut passt. Nein, nein, wir sollen das nicht tun in unserer Meinung, was wir davon halten, sondern was Gott davon hält. Und wir sind ja dankbar, dass dann Ananias das verstanden hat und auch zu Saul hinging. Es steht dann dieses kleine Wörtlein da, Ananias ging hin. So. Er ging einfach hin. Ich kann mir gut vorstellen, dass er mit seinen eigenen Gedanken noch nicht fertig war. Und dass er sich auch nicht vorstellen konnte, wie er den Saul vorfindet. Und ob der ihm nicht gleich an die Kehle geht, wenn er da zu ihm kommt. Menschlich konnte er sich das nicht vorstellen, aber er ging hin. Er ging hin. Er legte sogar die Hände auf Saul und sprach zu ihm etwas, was undenkbar war. Lieber Bruder, zu einem, der noch vor kurzem, 3 Tage zuvor, die Gläubigen verfolgte, sie überantwortete und nach Jerusalem schleppen wollte, zu den Hohenpriestern, ins Gefängnis. Lieber Bruder, was ist das für ein Wandel in dieser Kürze? Merken wir, wenn Gott uns führt, dann führt er uns immer in seiner Liebe zum Nächsten. Egal wie der andere zuvor gewesen ist. Und auch egal, wenn er sich bekehrt, welche Begrenzungen er noch mit sich bringt oder Unarten noch an sich hat. In dem Moment, wo er sich beugt vor Jesus Christus, ist er der liebe Bruder. Liebe Bruder. Und liebe Bruder, das beinhaltet ja nicht nur ein Wort oder ein Zeugnis dafür, so jetzt bist du gläubig, sondern jetzt haben wir eine Beziehung. Eine Beziehung. Eine brüderliche, glaubensbrüderliche Beziehung. Jetzt gehst du für mich etwas an. Ich habe jetzt eine Aufgabe an dir. Ich bin nicht mehr auf Abstand. Und manchmal praktizieren wir das leider. Es gibt auch Aussagen, stimmen sie oder stimmen sie nicht, aber manchmal stimmen sie vielleicht schon, dass auch innerhalb von gläubigen Gemeinden Grüppchen gibt, wo man gar nicht reinkommt. Die anderen sind dann so außen vor. Das sind dann nicht die lieben Brüder und Schwestern, sondern das sind eben die anderen. Aber lieber Bruder, das heißt, er gehörte gleich dazu, zu dieser ganzen Gemeinde, die da vorhanden war in Damaskus. Darum sollen wir auch den schwachen Bruder, den Begrenzten in seiner Art nicht verachten, sondern ihn aufnehmen, sobald er Jesus Christus angehören will. So heißt es ja auch in Römer 14, 3 bis 4 und auch die Verse vor und danach, wo es um Arten geht, Lebensarten. Der eine, der traut sich obwohl er gläubig ist, manche Speise nicht zu essen. Er macht sich da ein Gewissen. Und dann heißt es dort, bitte, verachte den nicht. Versuch den nicht umzuprogrammieren. Vielleicht ist er noch ein Veganer. Also ich persönlich halte nicht viel davon. Aber in der Gegenwart eines solchen Menschen erschüchternd dasselbe. Dann sage ich nicht, du musst essen, was ich esse. Er sieht dasselbe. Verachte ihn nicht, den Schwachen. Wenn der sich nicht traut, Fleisch zu essen oder Produkte, die von den Tieren gegeben werden, dann kann sich ja das noch ändern. Aber wenn jemand gläubig ist, ist er mein Bruder, meine Schwester. Und dementsprechend wird er behandelt, nicht wegen des Essens oder was er sonst vielleicht auch an Schwierigkeiten noch bei sich hat. Denn später hat Paulus aus dieser Erfahrung heraus auch schreiben können, in 1. Korinther 4, Vers 7, indem er die Gläubigen ermahnte und sagte, im Umgang miteinander, sage mal, was hast du eigentlich, was du nicht geschenkt bekommen hast? Was hast du, dass du es nicht empfangen hast? Ja, wenn du es doch aber empfangen hast, was rühmst du dich denn so, als ob du es nicht empfangen hättest? Mit anderen Worten, du bist doch auch nur ein Beschenkter von Gott. Was du bist, dass du umgewandelt sein konntest in deinem Wesen. All das spielte sich hier mit ab, das musste Ananias auch lernen. Was hast du, dass du nicht empfangen hast, Ananias? Bist du nicht beschenkt worden von deinem Heiland? Ja. Ja, dann gib doch auch mal zu, dass dieser Saul beschenkt werden darf. Rühme dich nicht gegen diesen Saul. Du hast nicht das gemacht, was er machte, aber du hast anderes getan, was Gott nicht gefiel. Saul will Gott dienen. Aus der selbst empfangenen Gnade in Jesus können wir auch diese Gnade anderen zugestehen, weil wir selber erkannt haben, wir haben nichts hinzugetan, dass wir erlöst sind. Gott in Jesus hat es getan. Nach dieser Glaubenstat des Ananias unter Handauflegung gab er ihm die Segensverheißungen weiter, die er gehört hat. Du sollst sehend werden. Gott hat gesagt, du sollst wieder sehen, mit deinen Augen, aber auch mit dem Herzen. Du sollst jetzt sehen, wer Christus wirklich ist, dass er nicht nur ein Menschensohn ist. Das sollst du sehen. Er ist Gott. Und das hat Saul vorher nicht gesehen. Er hat nur den Menschen gesehen. So wie viele in Israel, die gesagt haben, ja, du bist ein Mensch, was machst du aus dir selbst? Du bist doch ein Mensch. Deine Augen sollen geöffnet werden, dass du siehst, er ist nicht nur ein Mensch, er ist Gott. Er ist der Richter der ganzen Welt. Er ist der, der dich erlösen kann. Und er ist der, wenn du die Erlösung nicht annimmst, der dich verurteilt zur Verdammnis. Er ist der Herr über alle, der König aller Könige. Das sollst du jetzt sehen. Darum also, das musste Ananias auch lernen, nicht die Maßregelung oder Vorverurteilung des Nächsten ist die Aufgabe der Gläubigen, sondern das segnende Gebet. Gott möge dir doch deine Augen öffnen. Das ist die Liebe Gottes, die uns gegeben ist, damit wir sie auch weiterreichen für den Nächsten. Ich habe unterwegs zu meiner Frau gesagt, weil wir uns ja ständig immer über Gottes Wort unterhalten und auch die Werdegänge. Wir müssen lernen, heute uns nicht mehr mit den schlechten Dingen auseinanderzusetzen, sondern Jesus zu dienen. Ja. Wir reiben uns viel zu sehr an dem Falschen. Und dabei nehmen wir selber Schaden. Wir sind in einer Zeit, wo wir ganz eng mit Jesus nur leben, egal was die anderen machen. Denn nur dann können wir den Nächsten auch segnen, wenn wir mit Jesus leben. Wenn wir die Schlechtigkeiten der anderen auf die Waage legen, ach, was die falsch machen und so, und dann reden wir ja nur gegen die Schlechtigkeiten. Vergessen aber, dass wenn die sich bekehren, die Schlechtigkeiten abfallen. dann werden die zum Beispiel, die sich bekehren, nicht mehr abtreiben. Aber solange sie nicht gläubig sind, sehen die ja gar keinen Grund, warum sie nicht abtreiben sollen, die Kinder. Dann machen sie weiter. Sie sehen ja nur sich und ihr soziales Wesen. Verstehen wir? Der Mensch soll zu Gott finden, geöffnete Augen des Herzens haben. Dann wird sich das ganze Leben automatisch ändern. Und er wird nicht mehr das, was wir so Negatives an ihm gesehen haben, tun wollen. Ja, er sollte die Augen geöffnet bekommen für die Gnade der Sündenvergebung. Und zwar nicht nur für die Zeit im Sinne von Yom Kippur. Das ging ja immer nur von einem Jahr zum anderen. Gestern sprach man mit einer jüdischen Frau im Lazarus, die dann haben wir auch ein gesegnetes neues Jahr gewünscht. Ja, Shana Tova. Ja, sagt sie, wünschen wir das Ganze am Israel, Shana Tova, also ganz Israel, das Volk Shana Tova. Und dann sprachen wir auch darüber, über den Zusatz, dass man sagt, ja, möge dann dein Name eingeschrieben sein ins Buch des Lebens. Ja, das ist das Wichtige. Das ist das Wichtige, dass der Name in Ewigkeit im Buch des Lebens steht. Nicht nur beim Yom Kippur für ein Jahr die Sünde zugedeckt ist. Und diese geöffneten Augen sollte Saul bekommen und später dann als Paulus verkünden. So dass er, so sagte Ananias, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Denn nur dadurch wird ein Mensch sehend. Wer den Geist Gottes nicht empfangen hat, kann Christus nicht sehen als Gott. Er sieht ihn nur als Mensch und folgt ihm nur als Mensch nach. Du sollst den Heiligen Geist empfangen. Und dann wirst du die Wahrheit sehen. Das Verhalten des Saulus ist auch dann bemerkenswert. Wir haben gelesen, als dieses Gebet unter Handauflegung, dieser Segen über ihm ausgesprochen wurde, im Auftrag des lebendigen Gottes in Jesus, fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Von einem Augenblick zum anderen hatte er eine neue Schau. Er sah die Dinge anders, er sah die Menschen anders. Er sah die Materie anders. Er sah den Auftrag anders. Er sah den Gottesdienst anders. Und zwar mit richtigen Augen. Und das geht allen Menschen, die wiedergeboren sind. Und liebe Geschwister, das ist der wahre Gottesdienst, wenn wir die Dinge mit anderen Augen sehen und dann handeln. Ansonsten sehen wir sie nur, alle Dinge in der Vergänglichkeit. Aber wir sollen sie von der Ewigkeit aus sehen, zur Ewigkeit hin. Es fiel in dem Moment wie Schuppen von seinen Augen. Er wurde sehend. Und was war in seinem Herzen geschehen? Er erinnerte sich nicht nur der Worte, die er sagte, als er niederfiel, als Jesus ihm erschien, was willst du, Herr, dass ich tun soll? Sondern in seinem Herzen war der Zustand plötzlich, ich tue, was dem Herrn gefällt. Das ist ein Unterschied. Ich kann ein Versprechen geben, ja, ich will das tun, was dir gefällt, und dann kommt man meistens gar nicht dazu, irgendwas ist immer dazwischen. Oder man lebt in diesem Zustand, ich will tun, was Gott gefällt. Und das sehen wir gleich bei Saul, dass diese Entschiedenheit im Herzen sofort da war. Er stand auf, er ließ sich taufen, tat seinem Leib die Notdurft. Er hatte nämlich 3 Tage nichts gegessen, nichts getrunken. Er gab seinem Leib Speise, dass er zu Kräften kam und bezeugte sofort Jesus. Jesus, dass er der Sohn Gottes ist, dass er Gott ist. Diese Entschlossenheit, Jesus Christus zu folgen, ist daran erkennbar, dass ein bekehrter Mensch ohne zu zögern sofort in die Nachfolge tritt, wie die ersten Jünger. Ich kann mich persönlich erinnern an unseren Tag und Zeit der Wiedergeburt. Da kam sofort in uns das Gebet auf, Alles, Herr, was du nicht willst, soll nicht geschehen. Alles, was dir nicht gefällt, soll aus unserem Leben. Alles, was dir gefällt, soll hineinkommen. Und von Stund an bekamen wir Augen für Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben und konnten sie von uns tun. Das ist die Gabe Gottes, das ist nicht unser Verdienst. Wir konnten hinter die Kulissen schauen, was die Dinge überhaupt bedeuten. In der Kunst zum Beispiel, auch in vielen Aussagen der Philosophen. Und dann merkten wir, das gehört nicht zu Gott. Und wir haben ja gesagt, das soll weg. Und es flog raus. Und vieles andere mehr. Von Stund an. Und das tat Saulus auch, der dann erneuert worden ist. Er stand auf, ließ sich taufen, bekannte sich mit Haut und Haaren zu seinem Heiland. Nicht nur ein wenig mit dem Bekenntnis, ich lese mal ein bisschen in der Bibel, ja, ich glaube auch an Jesus, sondern hier ist ja auch immer die Frage, gehöre ich ganz dem Herrn? Gehöre ich ihm? Oder stelle ich noch einen Anspruch auf mein Leben? Habe ich noch Bedenken auf mein Leben hin und sage, naja, ich kann ja nicht, ich bin ja schwach. Ja, dann werde ich auch nie stark werden, so wie Jesus das will. Ich muss sagen, er kann alles, er ist nicht schwach. Was er will, wird mir geschehen. Was er nicht will, wird mir nicht geschehen. Ich vertraue ganz ihm, nicht mehr mir. Das ist ein ganz neues Leben und ein anderes Leben. Deswegen konnte später Paulus auch sagen, dass er unabhängig gewesen ist von Menschen. Er sagt, wenn ich Menschen noch gefällig wäre, wäre ich Christi Knecht nicht. Wenn ich den Nächsten fragen sollte, was ich tun soll, ja, dann würde ich ja falsch geleitet werden. Ich muss meinen Heiland fragen. Er allein bestimmt mein Leben, ihm gehört mein Leben. Also diese Entschlossenheit in seinem Herzen war so stark, dass er spontan mit Haut und Haaren in die Nachfolge Jesu treten konnte. So wie es auch die Jünger, die berufen worden sind am See Genezareth, taten. Es wundert mich immer wieder, wenn ich das lese, zum Beispiel Matthäus 4, Vers 20. Jesus sagt, kommt, folgt mir nach. Was taten sie? Die haben alles liegen und stehen gelassen. Die haben ihren schönen Fischfang liegen lassen. Die tägliche Nahrung. Die haben ihr Haus verlassen, ihre Familie verlassen. So einfach so. Und folgten Jesus nach. Haben gar keine große Diskussion da entfacht, sondern taten es spontan. Oder wie Petrus das später auch schrieb in 1. Petrus 4, Vers 2. Die übrige Zeit des Lebens wollen wir nicht mehr nach Menschenlüsten, sondern nach Gottes Willen leben. Damit meint er die Zeit von unserer Wiedergeburt, Umkehr. Von dort an wollen wir nicht mehr uns selber leben, sondern dem Willen Gottes. Alles gehört ihm, alles soll ihm unterstellt sein. Saul ließ sich also zum Zeichen seiner Entschlossenheit, nicht mehr nach eigener Meinung Gott gefallen zu wollen, auf den Namen des geoffenbarten Gottes Messias Jesus Christus taufen und machte sich bereit, diesem Herrn absolut zu dienen und sich von ihm täglich als Zeuge einsetzen zu lassen. Er erkannte deutlich und sagte es in den Synagogen und überall, wo er auftreten durfte, Jesus ist der Sohn Gottes. Ja, er ist Gott. Er verkündigte den Namen, um des Willen oder den Namen, den er dort vorher verfolgt hat, bei denen, die solchen Namen nannte. Nicht? Wir haben ja auch gelesen, er hatte Freude an dem Tod des Stephanus. Warum hatte er Freude? Weil dieser den Namen Jesu bekannte als Gott, als Sohn Gottes. Darum freute er sich, diesen Ketzer auszumerzen. Er hatte nicht verstehen können, dass dieser Jesus Gott ist, der Erlöser, der Verheißene. Und plötzlich verkündigt er diesen selben Namen. Und wir lesen ja dann auch später, dass manche Angst vor ihm hatten und sagten, das ist bestimmt gelogen. Der tut nur so, damit er uns fangen kann. Das kann doch nicht echt sein. Wie kann der plötzlich den Namen, den er vorher ausmerzen wollte, verkünden. Aber Gott schafft ein absolut Neues. Er verkündigte nicht einen anderen Gott oder einen zusätzlichen Gott zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sondern den alten und zugleich den neuen Gott. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und ist erschienen in Christus in dieser Welt. 2. Korinther 5, Vers 19 lesen wir dieses, wie deutlich er das dann später ausgedrückt hat. Gott, das müssen wir also so langsam lesen, Gott war in Christus, Gott selbst, und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Dies, liebe Geschwister, ist ja der Punkt, der heute entscheidend ist, sei es in der großen ökumenischen Bewegung, sei es darin, ob man dazugehören darf oder nicht. Es muss annulliert werden, dass Gott in Christus war. Wenn Gott in Christus war, dann ist er der einzige Weg zur Erlösung. Dann kann es nicht Maria sein oder Mohammed oder Buddha. Aber in dieser Welt orientiert man sich an den Fusionen der Religionen. Und da darf nicht Jesus Gott sein, sondern er ist nur einer der vielen Mittler. Und daran arbeiten nicht nur die ökumenische Bewegung im Sinne der katholischen Kirche, sondern auch die evangelischen Gemeinden sind bereits schon infiltriert, bis hin zu den freien Gemeinden. Und da müssen wir sehr darauf achten, dass wir nicht in irgendeiner Weise uns mit verschmelzen lassen, sondern wir halten fest an dem, Gott war in Christo. Und hier ist die einzige Versöhnung. Saulus erkannte diese Worte, die Jesus Christus ja zuvor schon gesagt hatte, als er durch Israel ging, Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Ja, das erkenne ich jetzt. Oder Johannes 8, Vers 19, wenn ihr mich kennt, dann kennt ihr auch den Vater. Das ist diese enge Verbindung, ja? Oder Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, sieht den Vater. Johannes 14, Vers 11, ich bin im Vater und der Vater in mir. Das erkannte Saulus. Er verstand den Hinweis des Herrn an die Pharisäer, auch mit denen Jesus diskutierte in Matthäus 22. Und er fragte sie, ja, wie kommt denn das, dass Christus der Sohn Davids ist? Ist er der Menschensohn nur? Ist der Sohn Davids? Aber im Psalm David steht doch, der Herr sprach zu meinem Herrn. Ja, wie nennt er ihn Herr, wenn er doch sein Sohn ist? Das diskutierte Jesus und plötzlich hat Saulus das verstanden. Aha, der Herr zum Herrn. Nicht der Sohn Davids im Sinne des Menschensohnes, sondern Gott mit Gott in der Einheit. Saulus war also entschlossen, Gott zu dienen und verkündigte später auch den Heiden, den Griechen in Korinth, dass Christus Gott ist, dass Christus Gott der Herr ist, der einzige Weg zur Erlösung in Ewigkeit. In 1. Korinther 2 wies er darauf hin, dass er von nichts anderem weiß, außer an diesen gekreuzigten Christus, der Gott ist. Kapitel 2, Vers 2 lese ich ab Vers 2 schon mal, denn ich hielt mich nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch als allein Jesum Christum, den Gekreuzigten. Ich war bei euch mit Schwachheit und mit Furcht und mit großem Zittern, und mein Wort und meine Predigt war nicht in vernünftigen Reden menschlicher Weisheit, sondern in Beweisung des Geistes und der Kraft, auf das euer Glaube bestehe nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen, nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Obersten dieser Welt, welche vergehen, sondern wir reden von der himmlischen verborgenen Weisheit Gottes, welche Gott verordnet hat vor der Welt zu unserer Herrlichkeit, welche keiner von den Obersten dieser Welt erkannt hat, denn wo sie die erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Es ist Gott, und davor hätten sie sich dann gefürchtet. Aber sie haben ihn nicht erkannt, sollen ihn aber erkennen und sollen sich die Herzensaugen öffnen lassen. Wenn Jesus also Gott ist, dann gibt es nur eine Entscheidung zum Leben, nämlich ihm anzugehören, ihm zu folgen, ihm zu dienen, ohne Wenn und Aber. Durch diese Entschlossenheit, dem lebendigen Gott in Christus anzugehören und zu leben, nahm Saulus an Vollmacht in der Verkündigung und im Sieg über die Sünde zu. Und es heißt hier, er bewährte es, dass dieser Jesus Christus ist Gottes Sohn, der allein alle selig macht, die an ihn glauben. Ich lese uns dies noch einmal. Viele entsetzten sich, Vers 21, die das hörten und sprachen, ist das nicht der zu Jerusalem verstörte alle, die diesen Namen anrufen und darum hergekommen ist, dass er sie gebunden führe zu den hohen Priestern? Saulus aber ward immer kräftiger und trieb die Juden in die Enge, die zu Damaskus wohnten, und bewährte es, dass dieser ist der Christus, der Sohn Gottes. Und ich denke, auch bei diesem Abschnitt, und mir persönlich ist das sehr wichtig, vielleicht auch anderen, lernen wir, dass durch die Gegenwart Jesu, durch die Entschiedenheit für ihn, auch unser Leben an Kraft und Vollmacht gewinnt, der Sünde nicht dienen zu müssen und ein Segen sein zu dürfen für den Nächsten. Die Entschiedenheit ist wichtig. Soweit zu diesem Abschnitt, das Sehen, Neusehen des Saul, umgewandelt zu Paulus.